Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wie fange ich diese Sendung jetzt an? Es gibt so viel zu erzählen. Also, sie könnte lauten, der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Sie könnte lauten, die Naturgesetze gelten überall im Universum. Sie wird aber lauten, was sind solare Flares? Und das hat tatsächlich alles was miteinander zu tun. Also, was sind solare Flares? Solar heißt, es hat was mit der Sonne zu tun. Und Flares, das ist ein, ja, wie soll man sagen, eingedeutschtes englisches Wort, ja, nämlich die Mehrzahl von Ausbrüchen. Ja. Solare Flares oder ein solarer Flair, das ist das, was Sie jetzt gleich sehen werden. Das ist ein solarer Flair, ein Ausbruch von der Sonne. Sie sehen, das ist ein gewaltiger, also das heißt, ich sag's Ihnen jetzt, es ist ein gewaltiger Ausbruch, der ist unglaublich viel größer als die Erde. Ja, mit ihren 12.000 Kilometer Radius gehen diese Ausbrüche von der Oberfläche der Sonne, die gehen also deutlich in die Richtung von Millionen Kilometer sogar. Was passiert da? Was ist das? Wieso soll uns das überhaupt interessieren, was sich da abspielt an der Sonne? Und da kommen wir tatsächlich dann zu dem Satz, die Naturgesetze sind überall im Universum gültig, ja? Überall. Und der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Das heißt, wir können aus unserem unmittelbaren kosmischen Umfeld etwas darüber lernen, was sich im gesamten Universum so oder so ähnlich abspielen muss. Und das Irre ist, man hätte diese Sendung jetzt auch nennen können, kosmische Elektrotechnik. Denn jetzt wird es darum gehen, Spannungen abfallen zu lassen, Ströme fließen zu lassen, Magnetfelder zu induzieren, Leiter zu erhitzen und Glühlampen sozusagen zum Leuchten zu bringen. Also, kosmische Elektrotechnik. Wollen wir erst noch mal kurz nachhaken? Sie erinnern sich, das berühmte Ohmsche Gesetz, URI, Spannung, ja, U ist R mal I, also Spannung ist Widerstand mal Strom. Und das, was auf der Sonne sich abspielt, wenn ein solarer Flair die Corona, also die Umgebung der Sonne zum Leuchten bringt, das ist genau das und nichts anderes. Ja, sonst nichts. Wollen wir das mal langsam machen? Das heißt, ich will es nur noch mal sagen, nur dass es klar ist. Die Gesetze der Elektrodynamik, die wir in der Elektrotechnik ja umsetzen, die gelten überall im Universum. Ein Elektron, ja, das also eben noch in Ihrem Kupferkabel in der Wand für den Transport des elektrischen Stromes zuständig ist, damit Sie mich überhaupt sehen können, ja, dem Elektron ist es völlig egal, ob es in dem Kupferkabel ist oder draußen irgendwo im All oder zum Beispiel auf der Sonne. Die elektrodynamischen Gesetze gelten überall. Das ist, wie ich finde, also eine ziemlich starke Aussage, dass also Lebewesen von einem so kleinen Planeten der Meinung sind, sie hätten Gesetze entdeckt, die überall im Universum gültig sind. Also, was passiert da jetzt bei dem solaren Flair? Die Sonne ist ein Plasmaball. Ja, ein Plasma ist ionisiertes Gas. Also Ionen und Elektronen. Die Sonne ist ein Plasmaball, der ist aber jetzt nicht nur irgendwie so ein Ball, sondern die Sonne ist ein dynamischer Plasmaball. Das heißt, die dreht sich auf der einen Seite und in ihrem Innern gibt es die sogenannten Konvektionsbewegungen, die diese geladenen Teilchen in Wallung halten. Na? Das hatten wir alle schon mal, wir haben uns schon mal über den Dynamo der Sonne unterhalten, das hat was damit zu tun. Ja? Die Bewegung von geladenen Teilchen entspricht, wenn es eine Geschwindigkeitsdifferenz gibt zwischen den Teilchen, die unterschiedliche Ladung haben, also wenn die Elektronen sich meinethalben schneller bewegen als die Ionen, dann hat man einen elektrischen Strom. Ein elektrischer Strom ist aber immer mit der Induktion von Magnetfeldern verbunden. Ne? So weit, so gut. Ja, das ist aber schon kalter Kaffee, das wissen wir alle schon. Der Mann, der soll uns was über solare Flares erzählen. Erzähle ich Ihnen. Wenn sich also solche magnetischen Feldlinien, und die kennen Sie ja alle, ne? Zum Beispiel vom Stabmagneten weiß man ja, wie sich die magnetischen Feldlinien so ausbreiten in den Raum. Wenn also die magnetischen Feldlinien von der Oberfläche der Sonne in das Äußere, also um den Raum, um die Sonne herum, sich ausbreiten, dann passiert etwas. Und zwar können Sie sich eine Feldlinie vorstellen, und am Fußpunkt dieser Feldlinie, nämlich hier unten, bewegt sich das Gas. Ich hatte ja gesagt, es dreht sich und es treibt aber auch auf. Diese Bewegungen des elektrischen Leiters, nämlich des Plasmas, relativ zu dem Magnetfeld, was macht das? Das induziert einen Strom. Das heißt, man bekommt einen Strom, der parallel zum Magnetfeld in die Korona, also in die äußere Schicht der Sonne, hineinläuft. So, sind Sie? Ja, alles klar soweit? Das ist Elektrotechnik. Hier unten haben wir den Generator. An der Oberfläche der Sonne haben wir einen magnetohydrodynamischen Generator, der nämlich die Magnetfelder sozusagen stört. Dadurch werden Ströme induziert. Aber jetzt, damit ein Strom fließen kann, der elektrische Strom, das ist wie beim Wasser, damit ein Strom fließen kann, muss der elektrische Stromkreis muss geschlossen sein. Das heißt, der Generator, der hier unten sozusagen eine Induktionsspannung erzeugt, da ein Strom rausläuft, und was muss also oben in der Korona passieren? In der Korona passieren? Was muss da passieren? Es muss ein Widerstand her. Es muss ein elektrischer Widerstand her, der nämlich dazu führt, dass ein großer Teil der Stromleistung tatsächlich in der Korona verheizt wird. Und das ist das, was solare Flares ausmacht. Die Bewegung von Fußpunkten auf der Oberfläche der Sonne führt dazu, dass elektrische Ströme in die Korona hinauslaufen und die Korona da aufheizen. Da passiert nämlich genau das, was wir überhaupt, also eine ganze Weile nicht verstanden haben. Wieso die Oberfläche der Sonne mit 6000 Grad eine umhüllende haben kann, die mehrere Millionen Grad heiß ist. Das kann doch gar nicht sein. Es ist ja so, als wenn Sie in der Küche sind, der Herd ist aus und auf einmal fängt die Luft über der Herdplatte an zu flackern, weil sie so warm geworden ist. Es muss also einen Energiefluss gegeben haben. Und das sind solare Flares, die dafür zuständig sind. Nur, wie kommen die eigentlich wirklich zustande? Das habe ich noch nicht erklärt. Haben Sie es gemerkt? Bis jetzt habe ich Ihnen nur die Konsequenzen von solaren Flares erzählt, aber noch nicht, wie das passiert. Nun, was bei solaren Flares passiert ist, dass Magnetfelder mit unterschiedlichen Richtungen, also ich mache es extra mal so, antiparallele Magnetfelder einander geraten und dann spritzt das Plasma aus der Oberfläche der Sonne heraus. Diese Situation von antiparallelen Magnetfeldern ist völlig instabil, entspricht nämlich im Prinzip zwei elektrischen Strömen, die ziehen sich an und dadurch spritzt das Zeug raus. Ja? Und das kann man alles direkt auf der Sonne beobachten. Und jetzt gehen wir nämlich einen Schritt weiter, von den Naturgesetzen der Elektrodynamik hin zu den Naturgesetzen der Quantenmechanik. Ja, natürlich. Ich meine, Sie kennen jetzt Alpha Centauri lange genug. Ich weiß doch, was Sie wissen. Ich habe es Ihnen ja selber erzählt. Deswegen kann ich mir das jetzt leisten. Ja? Also, von der Elektrodynamik gehen wir jetzt zur Quantenmechanik über, indem wir nämlich jetzt fragen, ja, wie können wir denn überhaupt Magnetfelder auf der Sonne beobachten? Nun, durch einen Effekt, dass Atome sich im Magnetfeld sozusagen ausrichten. Ja? Also die Atome nicht, sondern die Elektronen. Die Elektronen, die um die Atomkerne herumlaufen, die haben eine Reaktion auf ein äußeres magnetisches Feld. Diesen Effekt kann man in den Spektren tatsächlich sehen. Das heißt also, wir können mit unseren Spektrographen, das wird ja in vielen Sonnenobservatoren auf der Welt gemacht, können wir sehen, wie sich Gebiete mit unterschiedlicher Magnetfeldrichtung auf der Sonnenoberfläche aufeinander zubewegen. Wir können praktisch eine Wettervorhersage machen. Ne? Ich warte nur noch darauf, dass wir demnächst, also nach den Tagesthemen, vielleicht noch abends nach der Wettervorhersage Space Weather Forecast kriegen, also die Vorhersage darüber, wie das Raumwetter wird, denn diese solaren Flares, die haben natürlich einen wahnsinnigen Einfluss darauf, was hier auf der Erde vom Sonnenwind ankommt. Ja? Nämlich schnelle Teilchen, ja? Die unter Umständen die Satelliten im Erdorbit, also die sich um die Erde herum bewegen, ziemlich schädigen können. Das wird ja inzwischen auch gemacht. Nun, wir können also beobachten, wie sich auf der Sonne Gebiete mit unterschiedlicher Magnetfeldrichtung aufeinander zubewegen und wissen dann, dass da, wo diese Magnetfelder mit unterschiedlichen Richtungen sehr nah beieinander kommen, da wird ein Ausbruch dabei rauskommen. Das können wir tatsächlich beobachten. Und das alles nur mit auf der Erde aufgeschriebenen Gleichungen über Effekte, die man hier auf der Erde festgestellt hat. Denn das, was Sie alle kennen, ist der Generator, Widerstand, ja, also der Widerstand, der dazu führt, dass der elektrische Strom da oben, nämlich in der Korona, in Heizung umgewandelt wird. Strom, Spannung, Widerstand. Ja. Und das Ganze beobachtet mit einem quantenmechanischen Effekt, nämlich dem Seemann-Effekt. Ja, ja, werden einige sagen, aber Sonnenphysik, gehört das wirklich zur Astronomie? Ist doch alles erdnaher Weltraum in gewisser Weise. Ne? Das Irre ist, dass man diese Kenntnisse von den solaren Erscheinungen, also von den solaren Flares zum Beispiel, von diesen Eruptionen von der Sonne, natürlich übertragen kann auf Objekte, die man nicht so gut beobachten kann wie diesen Stern, der nur in einem Abstand von 150 Millionen Kilometer von uns steht. Nämlich zum Beispiel bei Objekten, die eine sehr starke Variation der Leuchtkraft zeigen. Ja? Objekte, die wahnsinnig schnell ihre Leuchtkraft verändern. Und das in einem Spektralbereich, also in einem Strahlungsbereich, wo man das gar nicht erwarten würde. Da gibt es zum Beispiel junge Sterne. Sie wissen ja, junge Sterne, natürlich wissen Sie das, ich sage es Ihnen aber nochmal. Junge Sterne sind natürlich Sterne, also was heißt natürlich? Jetzt muss ich aber aufpassen. Ne? Junge Sterne sind Sterne, die in der Nähe von Molekülwolken noch sitzen, weil da sind sie ja geboren. Molekülwolken sind diese kalten Gaswolken. Kalte Wolken heißt, die machen sich bemerkbar durch Infrarotstrahlung. Jetzt stellen Sie sich mal vor, in der Nähe von so einer Molekülwolke misst man auf einmal Röntgenstrahlung. Ja, wo kommt die denn her? Die Röntgenstrahlung in der Nähe eines jungen Sterns. Das ist doch komisch. Ja? Die Gaswolke ist eiskalt, die Röntgenstrahlung hat eine spektrale Eigenschaft, von der man ablesen kann, dass es sich dabei um heißes Gas handeln muss, um Millionen Grad heißes Gas. Fragt man sich natürlich, ja, wo kommt denn das her? Wenn man das von der Sonne her kennt, ist das kein großes Problem mehr. Ja? Das sind offenbar Prozesse, die ganz ähnlich wie bei der Sonne eine Corona erzeugen von mehreren Millionen Grad, so ist es auch bei diesen jungen Sternen, obschon wir hier in einer Gaswolke sind, die rundherum natürlich viel kälter ist als dieses Gebiet, in dem der Stern ist. Ja? Das heißt, wenn wir zum Beispiel dann solche Lichtkurven, Röntgenlichtkurven von solchen jungen Sternen sehen, dann wenden wir das an, was wir von der Sonne darüber gelernt haben, wie solche Eruptionen stattfinden. Ja? Also zum Beispiel Magnetfelder. Wir suchen nach Magnetfeldern bei den jungen Sternen, um herauszufinden, ob dort genau wie bei der Sonne diese antiparallelen Felder dazu führen, dass Ströme induziert werden, dass eine Corona aufgeheizt wird. Und es wird noch viel besser. Diese Gesetze der Elektrodynamik, also diese kosmische Elektrotechnik, die findet ja überall Anwendung. Nicht nur bei den jungen Sternen, sondern zum Beispiel auch bei Objekten, die ich ja ganz besonders mag, wie Sie wissen, die schwarzen Löcher. Die schwarzen Löcher, die um sich herum eine Gasscheibe ansammeln, wenn überhaupt Gas da ist, wenn sie schon alles weggefressen haben, haben die eine Gasscheibe um sich herum. Und dieses rotierende Gas ist häufig ionisiert und das rotierende Gas ist damit ein elektrischen Strom äquivalent, um es mal ganz klar zu sagen. Elektrischer Strom heißt, tauchen Magnetfelder auf. Also kann ich erwarten, dass akkretierende schwarze Löcher, die also Material in einer solchen Scheibe um sich herum angesammelt haben, dass die Lichtkurven zeigen im Röntgenbereich oder vielleicht auch im Gamma-Bereich, wo immer wieder solche Entladungen stattfinden wie auf der Sonne. Wo man also sagen kann, die solaren Flares, ja, also diese Gewitter auf der Sonne, die müssen eigentlich auch in der Nähe von schwarzen Löchern stattfinden. Das heißt, wenn wir jetzt eine Lichtkurve beobachten, gibt es ja etliche dieser Objekte, die also variable Leuchtkräfte zeigen, also teilweise, kann ich Ihnen sagen, Faktor 20 bis 25. In der Leuchtkraft, innerhalb von wenigen Minuten, wechselt die Leuchtkraft eines solchen Objektes, eines Quasars, müssen Sie sich mal überlegen. Das Ding ist ewig weit von uns entfernt, erstens. Zweitens, das Gebilde ist nicht viel größer als das Sonnensystem und innerhalb von wenigen Minuten ändert sich die Leuchtkraft. Nicht des gesamten Systems, sondern von solchen Eruptionen. Und wie versteht man solche Eruptionen? Indem man wieder die Physik von der Erde übersetzt auf die Sonne, übersetzt auf Sterne, übersetzt auf solche schwarzen Löcher geht. Unglaublich. Also, das ist für mich eine der faszinierendsten Dinge in der Naturwissenschaft, dass wir von uns Subjekten weggehen können, versuchen, ein objektives, mathematisch formuliertes Gesetz darzustellen und mit diesen mathematischen Gesetzen, nämlich mit den Naturgesetzen, im Fall der Elektrodynamik zum Beispiel, überall im Universum Wissenschaft betreiben können. Das finde ich eine der hochgradig spannenden intellektuellen Leistungen, dass wir inzwischen herausgefunden haben, dass ganz unabhängig von uns, von unseren Hoffnungen, Wünschen, Visionen und so weiter, es eine Form von Wissenschaft gibt, die überall im Universum gültig ist. Also in diesem Sinne warte ich eigentlich nur noch drauf, dass ich mich mal irgendwann mit einem außerirdischen Kollegen sozusagen zusammensetzen kann und wir mal gemeinsam die Probleme der kosmischen Elektrotechnik lösen. Denn vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal sowas wie eine kosmische Energiekrise und dann wäre es wichtig zu wissen, wo man die Energie herkriegt. In diesem Sinne.